plötzlich auf den Todeslisten. Irgendwelcher verrückter linker Terroristen. Glaubst du, das ist ein Polizist? So ein blasser grüner Knabe. Da fühl ich mich viel wohler, wenn ich meine Pumpgun habe. Ne Knarre für so Seele, Bombe für Kalle, ne Bombe für Helmut, Waffen für alle. Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle. Für Kalle, ne Bombe für Helmut, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle. Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle.